Deutschlandfunk, Medias Res. In Großbritannien rüttelt ein Bericht des Senders BBC das Land auf. Der Vater eines 14-jährigen Mädchens macht Instagram für den Suizid seiner Tochter mitverantwortlich, wegen der Einräumung von Posts auf der Plattform über Depression und über Selbstmorde. Der BBC-Bericht hat eine breite Diskussion über die Selbstkontrollmöglichkeiten der Social-Media-Konzerne ausgelöst. Dutzende betroffene Familien melden sich. Werbetreibende äußern ihr Misstrauen und fordern ein unabhängiges Kontrollgremium. Der britische Gesundheitsminister droht mit neuen Gesetzen und schließt selbst ein Verbot der Dienste nicht aus. Denn wer suchet, der findet. Christoph Heinzle. Für die Londoner Familie Russell war an diesem Novemberabend 2017 alles wie immer. Die 14-jährige Molly hatte ihre Hausaufgaben gemacht und den Schulranzen gepackt. Am nächsten Morgen war sie tot. Selbstmord. Unerklärlich für die Russells, die sich nun ansahen, womit sich Molly in ihren Social-Media-Accounts beschäftigte. Auf Pinterest und vor allem auf Instagram fanden sie Posts über Angststörungen, Depressionen und Selbstmord, teils mit grausamen Bildern. Einige dieser Inhalte sind schockierend, sagte Mollys Vater Ian Russell der BBC, weil sie zu Selbstverletzungen ermuntern und diese in Verbindung mit Selbstmord bringen. Some of that content is shocking in that it encourages self-harm. It links self-harm to suicide. And I have no doubt that Instagram helped kill my daughter. Ian Russell hat keinen Zweifel, dass Instagram zum Tod seiner Tochter beigetragen hat. Instagram und der Mutterkonzern Facebook äußerten Bedauern über den Todesfall und versprachen, ihre Kontrollen zu überprüfen. Doch Facebook-Manager Steve Hatch nennt das Problem komplex. Oft posten Menschen in wirklich schwieriger Lage solche Bilder, um Hilfe zu suchen. Das kann dann wirklich nützlich sein. Deshalb sind solche Fotos auf der Plattform erlaubt und wir bemühen uns dann sofort um Unterstützung. Wir erlauben aber nichts, was sensationalisiert oder verherrlicht. Für Ian Russell ist das wenig glaubwürdig. The truth is, the Internet is making money out of other people's misery. Die Wahrheit ist doch, dass das Internet mit dem Leid anderer Menschen Geld verdient. Das sollte nicht sein. Das ist schrecklich und unmoralisch. Das Internet tut nicht genug zur Vorbeugung, nicht genug, um das Leben junger Menschen zu retten. Auch das Vertrauen großer Unternehmen in die Internetriesen hat gelitten. Denn die mussten erfahren, dass neben den Selbstmordposts Werbung renommierter Firmen eingespielt wurde, von Marks & Spencer etwa und von der Post. Dazu Phil Smith vom Verband der britischen Werbetreibenden. Markenunternehmen wollen ihre Werbung nicht in diesem Umfeld sehen. Deshalb brauchen wir ein unabhängiges, möglichst internationales Kontrollgremium von der Branche finanziert. Es soll die Selbstkontrolle beenden und der Öffentlichkeit, den Werbetreibenden und der Politik das Vertrauen geben, dass Inhalte ordentlich und unabhängig moderiert werden. Die britische Regierung setzt zwar auf schärfere Kontrollmaßnahmen gemeinsam mit den Social-Media-Unternehmen, sagt der Gesundheitsminister Hancock der BBC. Doch wenn wir der Meinung sind, sie sollten bestimmte Dinge tun, sie sich aber weigern, dann können und müssen wir Gesetze erlassen. It would be far better to do it in concert with the social media companies, but if we think they need to do things that they are refusing to do, then we can and we must legislate. Möglich wäre am Ende sogar ein Verbot von Internetdiensten, auch wenn man so weit nicht kommen wolle, so der Minister. Eine breite Social Media Debatte nach einem Teenager-Suizid. Christoph Heinzle war das aus London.